Sonnenschein, ich weiß, es wird geil, wird geil, yeah. 30 Grad hierzulande, Kids tanzen um die Hydranten, Eisdielen sind voller Menschen, Schwimmbäder beginnen zu brennen, Platz am See kannst voll vergessen, keine Wolke am Himmel, ja, es wird noch besser, mach Platz, mein Freund, jetzt geht es ab, wir brauchen Platz, denn wir tanzen nackt. Sommer Sound. Sound. Durch den Wald, die Nippel werden hart, doch verdammt ist das kalt. Wieder in der Sonne, ab in den See, 35 Grad, diese Nacht ist das schön. Und deine Nice hat mich so darauf gefreut. Die Mädels um mich rum, Solarium gebräunt. Wir tanzen nackt und haben Spaß. Es ist soweit, wir haben Sommerzeit. Sommer, Sommer, Sommerzeit. Sommer, Sommer, Sommerzeit. Sommer, Sommer, Sommerzeit. Sommer, Sommer, Sommerzeit. Aha, aha, aha, aha. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.